Zimmerpreise. Übung 6a. Hören Sie. Was sagt der Gast und was der Rezeptionist? Notieren Sie. Wir möchten ein Dreibettzimmer mit Dusche und Bad. Dreibettzimmer. Ich habe noch ein Dreibettzimmer mit Dusche und Bad, aber es ist ein wenig laut. Es geht nach vorne zur Straße. Können wir es sehen? Aber selbstverständlich. Bitte, hier entlang. Wie viel kostet das Zimmer? 70 Euro pro Nacht. 70 Euro mit Frühstück? 70 ohne Frühstück. Mit Frühstück 80 Euro. Haben Sie Halbpension? Ja, sicher. Dann kostet das Zimmer 95 Euro. Gut, wir nehmen es. Möchten Sie noch etwas? Nein, danke.